Wir stellen Ihnen heute das Preiswerk der Kriegsblinden für das Jahr 1997 vor. Die graue staubige Straße von Ilona Jaismann und Peter Awa. Mit Dieter Mann als Dmitri Dmitrievich Schostakowitsch, Jürgen Hentsch als Anton Pavlovich Tschechow, Winfried Wagner als Marschall Tuchatschewski, Klaus Mannchen als Stalin und Lissi Tempelhof als Anna Achmatowa. Musik: Symphonie Nummer 10 E-Moll von Dmitri Schostakowitsch. Mein Zug hat Verspätung. Meiner auch. Kann ich Ihnen helfen, Dmitri Dmitrievich? Sie sind sehr blass. Anton Pavlovich, ich habe eben mein Todesurteil gelesen. Was? Zeigen Sie her. Pravda. Seite 3. Die Überschrift stammt von ihm selbst. Wirrwarr statt Musik. Das ist Stalin. Stalin? Stalin? Und was wollen Sie tun? Ich kann mich nur erschießen. Oder erschießen lassen. Mein Freund, das ist doch nicht die Frage. Leben. Ja, aber wie? Erfolg. Es geht nur durch Erfolg. Frei von Gewalt und Lüge bleiben. Ich glaube, das wäre für mich die Hauptsache. Wenn ich ein großer Künstler wäre. Ja, aber wie? Sehen Sie, das ist die Frage. Es ist Zeit für mich. Bleiben Sie noch einen Augenblick. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und die Antwort? Werden Sie geben. Bin ich Hellseher? Wenn man anfängt, über die Zukunft zu spekulieren, wird einem nur schwindelig. Bleiben Sie kühl und gesund. Ich habe Angst. Angst. Packt mich. Angst. Im Keller. Schatten, die Schatten. Packt mich, zerrt. Lass mich. Und schleif mich. Schreie stumm. Und wanke. Blind. Vor Angst. Wo habt ihr? Still. Dort? Der Kerl. Sieh nicht hin. Ersticke. Erstarre. Ist er tot? Vor Angst. Meine Musik ist meine Gefahr und meine Zuflucht. Ohne Schlaf. Jede Nacht. Weiß nicht mehr. Todeskalt. Schreie stumm. Danke. Schritte der Alter, Schatten der Schatten. Bin nicht fort. Verurteilt. Vor Angst. Schlag mich ab. Still. Im Keller. Die Angst. Gestehen Sie, dass Sie ein Ästhet und Formalist sind? Kein Formalist. Wäre nie einer gewesen. Kleinbürger. Proletarier. Wende mich an das Publikum aus der Arbeiter- und Bauernklasse. Volksfeind. Bürger der Sowjetrepublik, Aktivist, Musiker, Revolutionär. Ich habe... meine zweite Sinfonie dem Oktober gewidmet. Oktober, das ist Arbeit, Freude und Singen. Das ist das Glück der Felder und Werkbänke. Oktober, Kommune und Lenin. Hier kann böse enden. Nicht schuldig. Klang wie ein Wiegenlied, wehte durchs Steppengras, ein Traum wiegt mich in Dämmerung, schläfrig, zärtlich. still und der Klang? Schaust dich um, woher, woher kommt der Klang? Ist verdorrt, da im Steppengras. Der Zauber tot, die Erde bleich vor Angst. Im Keller. Gekrümmt und schreie. Scheu dich. Still. Und wanke. Sieh nicht hin. Verurteilt. Schatten, die Schatten, die Schatten. Zum Tod. Und die Schritte. Die Schritte. Erschießen. Diese Verbrecher oben die Hände gegen den Genossen Stalin. Still, still, still. Formalist. Linker Chaot. Volksfeind. Hör doch auf. Ich gestehe... Was haben Sie mit dir gemacht? ...dass ich gegen die Kunst konspiriert habe. Was haben Sie mit dir angestellt? Dass ich die Kunst liquidieren wollte. Schluss! Ich gestehe, dass ich ein Verräter bin. Schluss! Schluss damit! Diese doppelzüngigen Verräter werden alle. Ich unterschreibe alles. Schoss da vor Bursch. Genossen, eure Kritik großartig. Kippt eure Dreckkübel über mir aus, ich werde mich nicht waschen. Ich verbeuge mich. Ich bedanke mich. Danke sehr. Hab's kapiert, bin zerknirscht. Ich komme meiner Wildnis langsam näher. Sie soll ein Garten werden. Ich will Blumen pflanzen und Bäume. Im Süden, am Rand der Welt. Ich habe ein Stück Land gekauft. An sie denke ich viel. Wie hätte ich gelebt an ihrer Stelle? Bei Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles nicht. Vielleicht pflanze ich deshalb Bäume. Da sehe ich doch immerhin, ob sie wachsen. Und wenn sie wachsen, sehe ich die Zeit, Zukunft und Vergangenheit, Hoffnung und Erinnerung. Klang wie ein Wiegenlied. Wehte durch Steppengras. Manchmal ist mir meine Kindheit schon so fern. Durch Petrograd fuhren Lastwagen, vollgestopft mit Soldaten. Ein Kosak erstach auf offener Straße mit seinem Säbel einen Knaben. Ich rannte nach Hause, um es zu erzählen. Die Knaben werde ich nie vergessen. Tote. Und meine Musik, ein Denkmal auf Gräbern. Doch wo sind sie? Die Gräber. Gräber. Wo habt ihr Turatschewski verscharrt, ihr Schweine? Wir werden jeden Feind vernichten. Wir werden jeden zugrunde richten. Ihr, die ihr die Hand erhebt und den Gedanken. Ihr, die ihr den Staat in seinen Festen bringt zum Wanken. Euch werden wir erbarmungslos vernichten. Diese Verbrecher oben die Hände gegen den Genossen Stalin. Indem sie die Hände gegen den Genossen Stalin erhoben. Diese doppelzüngigen Verräter werden alle fern. Wo sind sie? Fern. Die Gräber. Dead. ein Opfer auszuwählen. Am Pranger nackt zu stehen. Den Plan glasklar zu sehen. Verhöhnt, bespuckt, gepeitscht. Mit ihm sein Spiel zu spielen. Aussätzig, lebend tot. Dann zu Bett zu gehen. Etwas Süßeres gibt es auf der ganzen Welt nicht. Tukhatschewski empfing mich. Wir schwiegen lange, flüsterten dann, denn alle Wände waren dünn. Wir werden jeden Feind vernichten. Wir werden jeden zugrunde richten, der in Taten, in Gedanken. Wir wollen, dass das Leben schöner werde. Wir wollen, dass das Leben besser werde. Ein Jahr später wird Tukhatschewski erschossen. Ich bleibe am Leben. Zufällig. Wer von uns beiden ist glücklicher? Ja. Die Peitsche leistet uns so gute Dienste. Ja, die Arbeit geht jetzt frisch und munter vorwärts. Und so trink ich aufs Wohl des Russenvolks. Kerkerhaft. Lebenslang. Verschwinden. Einfach Schluss machen. Sinnlos das Leben. Besser der Tod. Einfach Schluss. Lang wie ein Wiegenlied. Ich gestehe. Ich bitte um Nachsicht. Wehte durchs Steppengras. Ich danke für die Strafe. Ich habe sie verdient. Sich erschießen oder sich erschießen lassen, ich weiß. Genossen, eure Kritik ist völlig berechtigt. Das ist nicht die Frage. Und Sie würden jetzt zu mir sagen... Verprügelt mich. Ich werde nicht klagen. Trinken Sie weniger Wodka und... Gebt eure Dreckkübel über mir aus. Ich werde mich nicht waschen und... Bleiben Sie kühl. Ich verbeuge mich. Wenn man anfängt, über die Zukunft zu spekulieren, wird einem nur schwindelig. Bedanke mich. Arbeiten Sie. Die Kunst lebt weiter. Die Kunst lebt weiter. Ebenso werde ich weiterleben, Genossen. Wir fuhren oft aus der Stadt heraus, ließen das Auto irgendwo stehen, gingen im Wald spazieren. Da konnten wir frei sprechen. Tukhatschewski kannte Stalin gut. Viel besser als ich. Er wusste, dass Stalin einen Menschen... Gestehen Sie, dass Sie ein Verschwörer und Hochverräter sind, um Kontakt zu faschistischen Deutschland hatten? Ich gestehe, dass ich... Gestehen Sie! Die Partei erwartet Ihr volles Geständnis. Ich gestehe, dass ich beim gestrigen Verhör nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich soll Ihrem Gedächtnis noch weiter aufhelfen. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sagen werde. Gestehen Sie! Ich gestehe, dass ich Kontakt zu den Deutschen hatte. Volles Geständnis. Dass ich zugunsten des faschistischen Deutschlands gegen die UdSSR spioniert habe. Was haben Sie mit ihr gemacht? Was haben Sie mit ihr angestellt? Hör doch auf! Ich gestehe, dass ich gegen den Genossen Stalin konspiriert habe. Ich gestehe, dass ich ein Verräter und Verschwörer bin, wie Sie sagen. Ich gestehe alles. Er unterschreibt alles. Ich unterschreibe alles und ich schwöre, dass ich die Wahrheit gesagt Schluss habe. Schluss damit! Schluss! Ich bekenne mich schuldig. Ich habe keine Beschwerden. Ich bin der Heimat ergeben. Ich bin dem Genossen Stalin ergeben und ich bitte um Nachsicht. Ich danke für die Strafe. Ich habe sie verdient. Genossen, keine Beschwerden. Schuldig! Angeklagte Verletzung der Militärpflicht und des Treueeides und des Landesverrats. Angeklagte verraten die Töterung dieses Herrn und des Verrats an der Roten Arbeiter- und Bauernarmee, verurteilt vom obersten Gerichtshof im geschlossenen Verfahren zur Höchststrafe. Das Urteil ordnungsgemäß vollzogen! Die Nacht des 12. Juni 1937. Komm, Mietje, das ist kein Spaziergang, mein Freund, aber geh nicht fort. Hier im Keller sind die Rattenlöcher des Henkers. Kleider vom Leib, meine letzte Uniform, weiße Unterwäsche. Weiße Unterwäsche heißt, du bist verurteilt zum Tod durch Erschießen. Ich hocke auf der Pritsche, da packen mich schon zwei. Zerren mich hoch, schleifen mich los. Ich kotze auf den Flur, ich kotze die weiße Unterwäsche voll. Die Ohrfeigen mich, spucken mich an, zerren mich weiter. Mietje, mein Freund, zieh dich fort. Der Kerl da drüben, der knallt mich ab, von hinten, Genickschuss. Ich bin kaum in der Zelle, der eine tritt mich in den Hintern, ich stolpere. Und der da drüben, der knallt mich ab, wie einen räudigen Hund. Warten auf die Exekution. T-Maschinenpistole, 8 Schuss, der erste Schuss saß. Dann kommt die Putzfrau und wischt den Dreck auf. Ein Albtraum, der mich schüttelt jede Nacht. Der nächste wird reingezerrt und abgeknallt. Jede Nacht. Man wirft uns Kadaver auf eine Laster und karrt uns weg und kippt uns in die Grube. Berge von Toten. Und ich sitze und schweige. Und schweige. Und komponiere. Totenmessen. Und wenn sie mir beide Hände abhacken, ich komponiere. Ich komponiere weiter. Ich werde den Stift mit den Zähnen halten. Schreibens schon lange müde. Es quält mich, dass ich mich meinem Beruf gegenüber wie ein Schwein verhalten habe, viel zu wenig Arzt war. Vielleicht fing es an, als ich nach Sachalin fuhr, im klaren Bewusstsein, damit weder für die Literatur noch für die Wissenschaft Großartiges zu leisten. Als ich zum ersten Mal sah, wie die Peitsche auf den Körper eines Häftlings niederzischte, zersprang etwas in mir. Vielleicht habe ich damals aufgehört, an die Kunst zu glauben. Kann Musik gegen das Böse kämpfen? Kann sie Menschen dazu zwingen, nachzudenken? Kann ihr Schrei die Aufmerksamkeit der Menschen auf Verbrechen lenken, an die sie sich gewöhnt haben? Die sie nicht mehr beachten? Kann dieses Musik, kann ihr Schrei, ist auch Musik, ist ihr Schrei hörbar, wenn wissen wir, wie es klingt, wenn ein Schrei uns zerreißt, wortlos und stumm und still? Die Zeit ist voll Hoffnung und der Freiheit freut das Volk sich und in der Kunst sucht es Schönheit, Wahrheit. Dieses Spiel kann böse enden, denn die Kunst ist auch Schostakowitsch kein Privatvergnügen. Schostakowitsch hat bereut. Doch Schostakowitsch bereut. Er weiß für alle Zeit. Das Land braucht sein Talent. Und unser Lohn ist hoch. Hat die Augen zu und träumt vor sich hin. Hab die Augen auf und weiß, was ich tue. Seht, er wird für uns das Banner hoch erheben und voran uns tragen. Seht, die Zeit ist groß und Kunst kein Spiel. Wir sind voll Stolz, denn wir sind Diener unseres... Stalin, unsere Wille. Unser Sieg. Siegen werden wir mit unseren Waffen, denn die Kunst kann mächtig sein, dient dem Staat allein. Und wissen wir, wie? Es klingt, wenn ein Schrei uns ist Musik und ist ihr Schrei stumm? Stumm und still? Ich bin angekommen. Hier ist Frühling. Die Glocken läuten. Sie erinnern mich an die Vergangenheit. Ich lebe in einem merkwürdigen Vakuum. Still. Still. Still. Still. Still. Lasst mich. Wo habt ihr? Dort meine Musik. Und dort? Blind? Ein Denkmal. Schreie stumm. Auf Gräber. Verstarrt und tot. Man hat nur eine Heimat. Wenn sie einen auch wie eine böse Stiefmutter behandelt, es gibt nur die eine. Morgen fange ich an zu pflanzen. Wenn das Leben noch einmal ganz von vorn anfinge? Noch ist ja alles Wildnis. Vielleicht. Wie hoch werden die Bäume sein, wenn wir uns wiedersehen? Wann wird mein Brief sie erreichen? Wenn das Leben noch einmal von vorn anfinge, vielleicht würde ich manches anders machen wollen. Aber ob ich es könnte? Verstehen. Ich weiß. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen und raten. Irgendwann. Aber ich bin selbst nur Verwalter, nicht Herr meines Lebens. Irgendwann werde ich kommen. Aber ob Sie mich dann noch sehen wollen? Irgendwann habe ich gelernt, es einfach hinzunehmen. Ich weiß, irgendwann werde ich kommen. Aber ob Sie mich dann noch erkennen? Auch meine Schwäche und mein Scheitern. Klang wie ein Wiegenlied. Ich gestehe. Ich bitte um Nachsicht. Ich habe keine Beschwerden. Wehte durchs Steppengras. Stumm und still. Starr, erstickt und gekrümmt. Schaust dich um und die Erde bleich. Die Straße grau. Irgendwann würde ich kommen. Doch lang die Zeit. und weit der Weg. Wohin? Kommen Sie. Irgendwann. Ich bin immer da und immer derselbe. Ich drücke Ihnen fest die Hand. Denn ich glaube unbeirrbar, unverbrüchlich und auf ewig glaube ich an die lichte Zukunft unserer sowjetischen Musik. Und ich bin stolz und sagbar stolz darauf, dass ich hier leben darf, dass ich hier schaffen darf, als Diener meines Volks. Und wir Künstler eilen, eilen. Was in unserer Zeit geschieht und in unserem Land, Heimatland, aufzuzeigen und zu spiegeln. Zuversicht ist unser Glaube, proletarisch ist die Herkunft, proletarisch ist die Zukunft. Und die Freiheit, die wir haben, um den Reichtum unseres Volkes zu mehren, ist unsäglich groß. Und durch die Peitsche geht uns die Arbeit immer flott, flott. Und durch die Peitsche. Einige negative Züge in meinem Denken trieben mich wieder in die Arme des Formalismus, weg vom Volk. Von der Peitsche geht ja, geht die Arbeit besser, immer besser, macht uns froh und macht uns stolz. Grau ist und staubig die Straße, doch Licht das Ziel. Die Partei in unserem Land ist in der ganzen Welt die stärkste Kraft, die Wege sucht zum edlen Ziel, die Fortschritt bringt und Frieden schenkt und Freiheit gibt. Und ich habe stets auf Ihren Rat gehört und will es bis zum Tode tun. Und ich gebe zu, es war nicht leicht für mich, zu hören, dass das ZK meine Musik verurteilt. Doch die Partei ist für uns stets die Richtschnur. Also werde ich versuchen, denn ich weiß, was meine Pflicht ist. Wege zu suchen zur sozialistischen, realistischen und volksnahen Kunst. Denn Musik, hat Lenin uns gelehrt, ist ein Mittel zum Zusammenschweißen der Massen. Denn ich weiß, was meine Pflicht ist, und ich werde sie erfüllen. Keines meiner Werke wurde je verboten. Nur Kritik, für die ich danke. Väterliche Sorge der Partei und ihre Künstler gibt uns Kraft und Mut. Sonst erblüht die Kunst nur wie bei uns. Bin ein sowjetischer Künstler, mit großer Hoffnung zum Ruhm unseres Landes zu schaffen, suche den Weg zum Herzen, Millionen einfacher Menschen. Die Wahrheit. Ich will versuchen, die Wahrheit zu sagen, denn die sowjetische Kunst zeigt die Wahrheit. Die sowjetische Kunst ist erfüllt von dem höchsten Humanismus. Ich war Augenzeuge. Ich habe viel gesehen. Ich habe viel miterlebt. Ihre Ziele sind edel. Ich war Augenzeuge. Aber man sagt bei uns auch, die sowjetische Kunst dient der Wahrheit des Lebens. Er lügt wie ein Zeuge. Unsere Kunst ist der Zukunft verpflichtet. Und die Wahrheit erfüllt sie. Oder man sagt, die Wahrheit indirekt. Und da beginnt schon die Lüge. Und der Wahrheit stets zu dienen ist uns die Lüge. Eine Pflicht. Wir sind stark und wir folgen dem Rat der Partei, denn sie lügen nie. Später werden sie versuchen, die Wahrheit über uns herauszufinden. Und alles, was sie sagen, wird falsch sein. Sie folgen mich, sie jagen mich, sie treiben mich, sie hetzen mich, bin auf der Flucht, der Weg versperrt, ich weiß nicht mehr. Wohin? Wohin? Wohin? Wohin? Sie fahren mich, sie lügen mich, sie können mich, ich bin auf Gewalt, steht nicht herum, versteckt sich doch, sie können mich nur mit Gewalt, verdammtes Pack, nach Moskau holen, nach Moskau soll ich doch Gewalt. Gewalt. Ich kenne noch die Lehre nicht, mein schwacher Geist hat den Marxismus nicht studiert, hat ihn nachfolgt, gelehrt, der Glauben an Gott hat nicht gesagt, dass Hitler soll, der Glauben soll, kommt herrlich, doch nicht, ich soll, ich weiß nicht, was machen soll, wohin, und ich soll, wohin, wohin, Gewalt, Gewalt, oh Gott, oh Gott. Ich halte das nicht aus. Ich kann nicht mehr, ich habe kapituliert. Sie waren stärker, sie haben gesiegt. Keine Flucht vor dem Schicksal. Товарищи, Die Kommunierste. In der letzten Zeit regte sich in mir immer stärker der Wunsch, einzutreten in die Reihen der Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. In meiner Arbeit fehlt es nicht an Mängeln. Aber die Partei half mir, hilft mir und wird mir auch weiterhin helfen. Alles, was ich in meinem Leben geworden bin, verdanke ich meinen Eltern. Feierlich versichere ich, dass ich mich nach Kräften bemühen werde, euer Vertrauen nicht zu enttäuschen. Liebe Genossen, Kommunisten, von heute an ist der Volksfeind Schostakowitsch Член Kommunistischeskije Partije. Schostakowitsch, Schostakowitsch. Im Keller der Erinnerung, die Leuchte blagt, kein Weg hinaus, finde ich ihn. Du wirst weit, wirst sehr weit kommen. Hast es immer schon gewusst. Trüb wie das Lampenlicht, grau und stumm, gräbt er in Kisten, in Lumpen herum. Lass mich allein, allein, näher nicht, komm mir nicht zu nah. Schostakowitsch hat immer und überall mit großem Fleiß gelernt. Wollte ein Musterschüler sein, freute sich über gute Zensuren und Anerkennung, schon als Kind. Damals schon musterhaft. Und blieb es musterhaft, lebenslang. Schatten und Stimmen. Und hab's geschafft, aus Glück, aus Geschick, wurde alt in der Kerkerhaft. Die Schatten der Vergangenheit. Und fragt man mich, was ich getan und gesagt und geschrieben, gelogen hab und warum? Und warum? Lange vergessene Worte. Na und, sag ich, lass mich bloß. Die Verhältnisse haben sich auch ohne mein Zutun geändert. Worte. Ich weiß nicht mehr, wann. Die Vergangenheit kreist mich ein, fordert etwas. Aber was? Das Schlimmste haben wir hinter uns. Lass mich in Ruhe mit euren Fragen. Ich will's nicht und kann es nicht. Wie kam es, dass ich überhaupt überlebte? Der Teufel ritt mich in dem alten Plunder zu kramen. Ich hab es geschafft. Ich hab es geschafft. Doch wie? Wie? 12-facher Stalin-Preisträger, Mitglied der KPDSU, Volkskünstler der UdSSR, Held der sozialistischen Arbeit. Und so weiter. Nichts als Spinnen, Staub und Moder. Warum stieg ich hinab? Wo ist mein Haus? Was treibt der Alte dort? Er brabbelt vor sich hin. Diese idiotischen Fragen. Im Ausland haben sie mich bombardiert damit. Furchtlos sollte ich antworten. Furchtlos. Und wem? Und warum? Da schleicht er. Hab die Antworten ausgespuckt. Der Tod. Wie ein Automat. Und hockt sich in die Ecke. Dachte nur an eins. Sobald ich wieder zu Hause bin, machen die Schluss mit mir. Fortwährend habe ich gelächelt, gegrinst. Es war aber das grausige Grinsen meines Toten. Eines Toten. Zum Tod, bin zum Tod, schlaflos und blind vor Angst. Und wanke oder starre, im Keller stecke, wo habt ihr mich hin? Schritte, die zerrt mich dort. Dort, Schatten. Ohrfeigt. Schatten. Im Keller. Ist Todeskraft. Schuldig. Vor Angst. Still. Still, Tuchatschewski. Das Leben... Angst. Habe ich alles ausgesprochen. Nichts verschwiegen. Nie gelogen. Meine Todesangst und meine Wahrheit. Es gibt Gerichte, die der Wahrheit auf den Grund gehen. Aber das schrecklichste Gericht ist das eigene Gewissen. Eine Marter. Eine unablässige Qual. Überleben, überleben. Wissen Sie denn, was das heißt? Niemand mehr, der was geschah, erzeugt. Niemand, der mit uns weint und sich mit uns erinnert. Nur der Schatten unsichtbarer Chor. Da thront sie, die große Dichterin, auf einem Haufen Gerümpel. Umbringt mich nicht, Gespenster, geht und schwindet. Lasst mich los, lasst mich los, lasst mich los. Sagt kein Wort, sagt kein Wort und kennt mich doch. Wir haben doch denselben Wahnsinn hinter uns. Abgelebter Jahre, alte Angst und tränenlos. Und stumm. Sprachlos. Stumm. In diesem Kellerloch. Kerkerhaft. Lebenslang. Entkommen doch. Kerkerhaft. Lebenslang. Angstgeboren. Stumm ist er. Schrei doch aus. Stein ist er. Wort um es. Gib die Faust. Springt die Brust. Die Mauer bricht. Furchtbar der Klang und die Kraft und die Lust und der Schmerz, qualvoll. Muss es sein. Reiß dich auf. Die Wahrheit ein Bomberschwarm. Das Thema stöhnt und formt sich, schlägt um sich, schreit und trommelt in der Nacht. Und aus Trümmern wächst das Thema und es trommelt und schreit in der Nacht. Nacht war, Angst war und Tag war und Kraft war, Zorn war, der Fesseln sprengt. Bricht in das Schweigen ein, Wort um Wort, hämmert die Lügen auf, Schlag um Schlag. D.S.C.H. BSCH. BSCH. Die Wahrheit, meine Wahrheit, aus meinen Noten heraus, bis aufs Blut. Wer hören will, höre. Schwarze Mauern, schwarze Trennung, schwarze Schatten. Schlaflos im Schneesturm. Was die Hände ringende Russland. Dass die Hände ringende Russland. Wie still es ist. So still. Ich höre die Zeit vergehen. Wie sie die Hände ringt. Und die Blicke gehen verloren. Und sie wissen nicht, wohin. Schritte, die Schritte der Schatten. Du suchst nach deinen Gefährten. Die wissen ja, die verstehen. Tod. Nur du hast überlebt. Überlebt. Aber um welchen Preis? DSCH. Ja, ich rauche. Ich bin Kettenraucher. Setzen Sie sich besser in ein anderes Coupé. Glauben Sie mir, es ist wirklich besser für Sie. Sie husten ja jetzt schon. Und ich fahre bis zur Endstation. Danke. Danke vielmals. Большое спасибо. Уезжай, дурак. Ёб твою мать, холера, ясно. Mein Garten ist schon ganz grün. Sogar die Eichen haben ausgeschlagen. Ich pflanze selbst, von eigener Hand. Allein 100 Rosen habe ich gesetzt. Kamelien, Lilien, Tuberosen. Bis ich kam, war hier eine Wildnis, nur Steine und Disteln. Jeden einzelnen Baum habe ich gepflanzt. Und wenn ich sehe, wie er grünt und sich im Winde wiegt, bin ich stolz. Meine Obstbäume stehen in voller Blüte, über und über weiß, wie Bräute bei der Trauung. Wissen Sie noch, wer ich bin? Als ich Sie zuletzt sah, saßen Sie auf einer Bahnhofsbank und weinten. Wo kommen Sie her, Dmitri Dmitrijewitsch? Aus Moskau. Sie sind genauso blass wie damals. Und Sie zittern. Ich saufe. Treten Sie nicht auf meine Setzlinge. Dort unter dem Apfelbaum steht ein Stuhl. Ich sitze am liebsten unter dem Kirschbaum. Und nehmen Sie doch bitte die Flasche aus der Manteltasche. Wenn es schon sein muss, stellen Sie sie auf den Tisch. Ich hole Gläser. Ich saufe mich um den Verstand. Setzen Sie sich. Die Natur ist das beste Beruhigungsmittel. Sie macht gleichgültig gegen die Welt. Und Sie erkennen mich noch? Aber ja, ich erkenne Sie noch. Ich bin alt geworden, krank. Ich fühle mich schwach, zerbrechlich und sehr müde. Mir ist, als könnte ich mein Leben jetzt besser verstehen. Als könnte ich meiner Vergangenheit in die Augen sehen. Wann haben Sie die Obstbäume gepflanzt? Haben Sie es vergessen? Vor 35 Jahren. Und Sie tragen? Unmengen. Das ganze Dorf hilft bei der Ernte. Und die Rosen? 100 habe ich in diesem Jahr gesetzt. Sie blühen bis in den November. Und Sie schreiben? Schon lange nicht mehr. Sind Sie glücklich geworden? Darum geht es nicht. Alles in mir krümmt sich zusammen, wenn ich Ihre Geschichten lese. Wer ist im Recht? Wer schuldig? Sie sprechen kein Urteil. Wie könnte ich Richter sein? Ich bin höchstens Zeuge. Schuldig bin ich, weil in der Welt von Tücke ich ein braver Tölpel war. Schuldig bin ich, weil ich Feind der Knechtschaft selbst ein wenig Knecht war. Über uns werden andere urteilen, Anton Pavlovich. Und sie werden lügen, was das Zeug hält. Das ist deren Sache. Es interessiert mich nicht. Aber sich zu erinnern, mit Mühe und Qual und Trauer, lohnt nur um der Wahrheit willen. Ein großes Wort, lieber Freund. Ein großes Wort. Weiß ich wohl. Hören Sie die Nachtigallen? Manchmal sitze ich hier und höre Ihnen die ganze Nacht lang zu. Und die Welt? Die Welt. Ruinen. Nur Ruinen. Und Berge von Toten. Das war mein Leben. Und Sie? Damals auf dem Bahnhof, wissen Sie noch? Wir versuchten, die richtige Frage zu stellen. Ich weiß. Und Ihre Antwort? Ihr Ausweg? Es ist ein finsteres Stück. soll ich es für Sie spielen? Es wird in die Nachtigallen vertreiben. Es passt nicht in Ihren Garten. In dieser Nacht. Die Partei, ich weiß, hat immer recht. Sie liebt mich, meint es gut mit mir. Ich bin unsagbar stolz darauf, in unserem Land, in unserem Heimatland, so frei und froh, so wahr und tief der Ideologie und Kunst zu dienen. Glaube daran, dass wir stark und mit Macht optimistisch der Zukunft entgegengehen. Ich fahre nicht. Nur mit Gewalt. Versteck mich doch. Jetzt. Gejagt. Gekonnt. Gepeitscht. Unsere Kunst spricht zum Volk. Und wer hat's uns gelehrt? Und wer hat uns gesagt, wo die Zukunft liegt? Und wer hat uns gezeigt, was die Wahrheit heißt? Und wer hat uns geführt und gelobt und belohnt? Die Partei, ich weiß, hat immer recht. Und ich bin unsagbar stolz darauf, in unserem Land. Jubeln, jubeln, jubeln sollt ihr! Vorwärts marsch und jubelt! Der Geprügelte rafft sich auf, bebt und schwankt. Doch marschiert und ächzt vor sich hin. Jubeln sollen wir, jubeln sollen wir und jubeln, jubeln, jubeln, jubeln. Was soll der Jubel? Kein Grund zu jubeln. Egal, das ist ganz egal. Denn nichts als Schräubchen im System sind wir alle ja. Das hat Stalin uns gelehrt. Dreht euch und weiter nur. Weiter, sonst versetze ich euch. Hier im Keller die Rattenlöcher des Henkers. Sie reißen mir die Kleider vom Leib. Weiße Unterwäsche. Weiße Unterwäsche heißt, verurteilt zum Tod durch Erschießen. Halb tot und jubeln. Ich in weißer Unterwäsche. Sie packen mich, zerren mich, schleifen mich durch die Flure. Ich kotze und wanke. Über die Straßen schlaflos schrei ich. Stumm und schwitze. Waren Sie stärker als ich? Sie verfolgen mich, Sie hetzen. Sie ohrfeigen mich, spucken mich an, schleppen mich weiter. Ich weiß nicht mehr, wohin ich soll. Konnte ich meinem Schicksal entkommen? Siehst du den Kerl da drüben? Der knallt mich ab. Von hinten, genickschen. Knallt mich ab wie ein Bräutigam. TT-Maschinenpistole, 8 Schuss, der erste Schuss sitzt. Dann kommt die Putzfrau mit Eimerklappen und wischt den Dreck auf. Dieses Spiel kann böse enden, denn die Kunst ist stumm und still, nicht schreien. Kunst ist schreien und schreien. Ich gestehe und bekenne und ich schwöre. Alles. Sage alles und alles. Ich verleugne nichts. Hab gewusst, was ich tat, hab mein Los selbst gewählt, stehe hier stolz und frei. Warten auf die Exekution. Der Nächste. Los, los. Man wirft uns Kadaver auf einen Laster und fährt uns weg und kippt uns in die Grube. Ein Albtraum, der mich geschüttelt hat, lebenslang, jede Nacht. Und den Rücken ganz krumm gehst du weiter voran und sie treten dich, prügeln dich, schmecken dich an. Modernist, Klassizist, Formalist, Pessimist, Freund des Volks. Unsere Zeit ist aus. Ab den rechten Finger, rechten Finger, Finger, rechten Finger, Finger, rechten Finger, Finger, Finger, Finger. Ja. Sind Sie noch da, Anton Pawlowitsch? Sitzen Sie noch unter Ihrem Kirschbaum? Verstehen Sie das Stück? Hätte ich es anders spielen können? Hätten Sie es anders geschrieben? Erkennen Sie mich? Meine Musik ist meine Gefahr und meine Zuflucht. Meine Verkleidung und meine Nacktheit. Hören Sie? Die Genossen kommen. Nimmt denn das nie ein Ende? Bin ein Held der sozialistischen Arbeit, Anton Pawlowitsch, und marschiere immer an vorderster Front. Bis zum Schluss. Also los. 40 Jahre lang, du marschierst mit klappernden Knochen auf der grauen, staubigen Straße und leierst das alte Lied ab. Meine Musik, ein Denkmal auf Gräbern. Ich, ein überlebender Leichnam, Totentanz. Sitzen Sie noch unter Ihrem Kirschbaum, Anton Pawlowitsch? Dieses verdammte Gedränge. Die schieben und zerren und schleifen mich mit. Tot bin. Verurteilt. Los damit. Los. Hört auf. Lasst mich los. Wo habt ihr mich hingeschleppt? Schon hell. Mir ist kalt. Er schläft. Wie müde ich bin. Wie entsetzlich müde. Die graue, staubige Straße von Ilona Jaismann und Peter Awa mit Dieter Mann als Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch, Jürgen Hinsch als Anton Pawlowitsch Tschechow, Winfried Wagner als Marschall Turaczewski, Klaus Mannchen als Stalin und Lissy Tempelhof als Anna Achmatowa. Das Cleveland Orchestra unter der Leitung von Christoph von Dohnányi spielte die Symphonie Nummer 10 E-Moll von Dmitri Schostakowitsch. Realisation Ilona Jaismann und Peter Awa. Eine Produktion des Senders Weiß Berlin 1997.